Auf dem Platz der Menschenrechte, am Fuß der Maria-Hilfer-Straße, steht ein Gedenkstein für Markus Omofuma. Er soll an eine der schwersten Menschenrechtsverletzungen erinnern, die in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg geschehen sind. Markus Omofuma, geboren in Nigeria, war als Asylwerber nach Österreich gekommen. Als sein Asylantrag abgewiesen wurde und er per Flugzeug nach Bulgarien abgeschoben wurde, fesselten österreichische Polizeibeamte ihn mit Klebebändern an den Flugzeugsitz. Dabei verklebten sie ihm auch Mund und Nase, sodass er während des Flugs erstickte. Omofuma wurde 1973 geboren. In Nigeria war er Mitglied einer religiösen Gruppe des Ogboni-Bundes. Im Volk der Yoruba spielt dieser Bund eine wichtige Rolle. Er organisiert die Verehrung der früheren Könige, die als Ahnen und Erdgeister die Gemeinschaft beschützen. Die Mitglieder des Bundes führen die Rituale aus und besprechen alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt. Sie halten auch geheime Gerichtsverhandlungen ab und können auch Todesurteile aussprechen. Heute ist der Ogboni-Bund in Nigeria verboten, ist aber immer noch mächtig. Markus Omofuma flüchtete aus Nigeria, weil er gegen ein Gesetz des Bundes verstoßen hatte und der Ogboni-Bund ihn deshalb zum Tod verurteilt hatte. Er reiste 1994 mit gefälschten Dokumenten nach Deutschland ein. Die deutschen Behörden lehnten seinen Asylantrag ab und er kam 1998 illegal nach Österreich. Er stellte einen Asylantrag wegen religiöser Verfolgung, doch dieser Antrag wurde abgelehnt. Im Dezember 1998 kam er in Schubhaft. Mit Schubhaft soll verhindert werden, dass Menschen, die ausgewiesen werden, sich verstecken. Am 1. Mai 1999 sollte er mit einem Flugzeug nach Bulgarien abgeschoben werden. Die Polizeibeamten, die ihn aus der Haft zum Flugzeug brachten, sagten später aus, dass er nicht einsteigen wollte und im Flugzeug zu schreien und zu randalieren begann. Darauf schnürten die Polizisten seinen Brustkorb mit Klebebändern an den Sitz und verklebten ihm den Mund und zumindest einen Teil des rechten Nasenlochs. Als das Flugzeug in Bulgarien ankam, stellte der Flughafenarzt fest, dass Omofuma erstickt war. Die drei Polizisten wurden im Jahr 2002 wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährlichen Verhältnissen verurteilt, aber nur zu einer bedingten Strafe von 8 Monaten Gefängnis. Eine bedingte Strafe wird nur dann auch wirklich vollzogen, wenn der oder die Verurteilte innerhalb der Probezeit eine ähnliche Straftat begeht. Das heißt, dass die schuldigen Polizisten gar nicht ins Gefängnis mussten und sogar weiter als Polizisten beschäftigt wurden. Der Tod Markus Omofumas führte zu einer großen Protestbewegung, in der sich Menschen aus Afrika, die in Österreich lebten, und in Österreich geborene Menschen zusammentaten.